bist schon eine ganze Weile unterwegs, hast auf deinen Reisen schon die halbe Welt gesehen, bist meilenweit keinem anderen begegnet. Fremde Städte kommen und gehen, viel zu schnell, um eine ihrer Ausfahrten zu nehmen. Weißt du überhaupt, wohin du willst? Weißt du überhaupt, wohin du willst? Deine Zeit wird schon noch kommen, schalt mal einen Gang zurück. Was kann ich für dich tun, was dir dein Fieber nimmt? Am Reden, denn es geht ums Überleben. Bei diesem Lärm kann man dich nicht verstehen. Wirst nicht müde zu schlagen, kannst die Stille nicht ertragen, willst es erzwingen statt zu warten. Musst du mich immer um den Schlaf bringen? Erst wenn du nicht mehr suchst, kommt es zu dir. Dieses Herz schlägt sich alleine durch die Nacht. Dieses Herz weiß nicht, dieses Herz weiß nicht, dieses Herz weiß nicht mehr, wofür es schlägt. Braucht einen Grund zu leben. Dieses Herz schlägt. Dieses Herz schlägt. Dieses Herz schlägt. Dieses Herz schlägt sich alleine durch die Nacht. Dieses Herz schlägt. Dieses Herz schlägt.